Zehntes Buch Erstes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 2 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 2 von Christoph Martin Wieland Zehntes Buch Darstellung des syrakusischen Hofes und des Merkwürdigsten, was sich kurz zuvor, ehe Agathon zu Syrakus auftrat, an demselben begeben hatte. Erstes Kapitel Charakter der Syrakuser, des Dionysius und seines Hofes. Aber ehe wir unsern Helden selbst wieder auftreten lassen, wird es nötig sein, dem Leser sowohl den Schauplatz und die Zuschauer, auf welchem und für welche Agathon eine der merkwürdigsten Rollen spielen wird, als die Szene und einige der vornehmsten Personen, die teils mit und neben ihm, teils gegen ihn agieren werden, so umständlich, als es zu unserer Absicht und zu besserm Verständnis seiner Geschichte nötig ist, vorher bekannt zu machen. Syrakus, die alte Hauptstadt Siziliens, verdiente in vielerlei Betrachtungen den Namen eines zweiten Athen. Nichts kann ähnlicher sein als der Charakter ihrer Einwohner. Beide waren im höchsten Grad eifersüchtig über eine Freiheit, in welcher sie sich niemals lange zu erhalten wußten, weil sie Müßiggang und Lustbarkeiten immer noch mehr liebten als die Freiheit. Auch muß man gestehen, daß sie ihnen durch den schlechten Gebrauch, den sie von ihr machten, mehr Schaden getan hat als alle ihre Tyrannen. Die Syrakuser hatten, wie die Athener, das Genie der Künste und der Musen. Sie waren lebhaft, sinnreich und zum spottenden Scherz aufgelegt. Heftig und ungestüm in ihren Bewegungen, aber so unbeständig, daß sie in einem Zeitmaße von wenig Tagen vom äußersten Grade der Liebe zum äußersten Hass und vom tätigsten Enthusiasmus zur kältesten Gleichgültigkeit übergehen konnten. Lauter Züge, durch welche sich, wie man weiß, auch die Athener vor allen andern griechischen Völkern ausnahmen. Beide empörten sich mit so viel Leichtsinn gegen die gute Regierung eines einzigen Gewalthabers, als sie fähig waren, mit der niederträchtigsten Feigheit sich an das Joch des schlimmsten Tyrannen gewöhnen zu lassen. Beide kannten niemals ihr wahres Interesse und kehrten ihre Stärke immer gegen sich selbst. Mutig und heroisch in der Widerwärtigkeit, allezeit übermütig im Glück und, gleich dem äsopischen Hund im Nil, immer durch schimmernde Entwürfe verhindert, von ihren gegenwärtigen Vorteilen den rechten Gebrauch zu machen. Durch ihre Lage, Verfassung und den Geist der Handelschaft, der spartanischen Gleichheit unfähig, aber eben so ungeduldig an einem mitbürger große vorzüge von verdienst ansehn oder reichtum zu ertragen daher immer mit sich selbst im streit immer von parteien und rotten zerrissen bis nach einem langwierigen umwechselnden übergang von freiheit zu sklaverei und von sklaverei zu freiheit beide zuletzt die fesseln der römer geduldig tragen lernten und sich weislich mit der ehre begnügten athen die schule syracus die kornkammer dieser majestätischen gebieterin des erdbodens zu sein nach einer reihe von sogenannten tyrannen das ist von beherrschern welche sich der einzelnen und willkürlichen gewalt über den staat bemächtiget hatten ohne auf einen beruf von den bürgern zu warten war syracus und ein großer teil siciliens mit ihr endlich in die hände des dionysius gefallen und von diesem nach einer langwierigen regierung unter welcher die syracusaner gezeigt hatten daß sie zu leiden fähig seien seinem sohne dionysius dem zweiten erblich zugekommen das recht dieses jungen menschen an die königliche gewalt deren er sich nach seines vaters tod anmaßte war noch weniger als zweideutig denn wie konnte ihm sein vater ein recht hinterlassen das er selbst nicht hatte aber eine starke leibwache eine wohlbefestigte zitadelle und eine durch die beraubung der reichsten sicilier angefüllte schatzkammer ersetzten den abgang eines rechts welches ohnehin alle seine stärke von der macht zieht die es geltend machen muß und eben darum dessen leicht entbehren kann hierzu kam noch daß in einem staate worin der geist der politischen tugend schon erloschen ist und grenzenlose begierde nach reichtümern und nach der schmeichelhaften freiheit alles zu tun was die sinne gelüstet die oberhand gewonnen haben das sage ich in einem solchen staat eine ausgelassene und allein auf befriedigung ihrer leidenschaften erpichte jugend sich von der unumschränkten regierung eines einzigen ihrer art unendlich mehr vorteile verspricht als von der aristokratie deren sich die ältesten und verdienstvollesten bemächtigen oder von der demokratie worin man ein abhängiges und ungewisses ansehen mit einer menge beschwerlichkeiten gefahren und aufopferungen teurer erkaufen muß als es sich der mühe zu verlohnen scheint der junge Dionysius setzte sich also durch einen Zusammenfluss günstiger Umstände in den ruhigen Besitz der höchsten Gewalt zu Syracus und es ist leicht zu erachten, wie ein übelerzogner vom feuer seines temperaments zu allen ausschweifungen der jugend hingerissener prinz unter einem schwarme von schmeichelnden höflingen dieser macht sich bedient haben werde. Ergötzungen, Gastmähler, Liebeshändel, Feste, welche ganze Monate dauerten, kurz, eine stete Berauschung von Schwelgerei machten die Beschäftigungen eines Hofes von törichten Jünglingen aus, welche nichts Angelegeneres hatten, als durch Erfindung neuer Wollüste sich in der Zuneigung ihres Prinzen festzusetzen und ihn zu gleicher Zeit zu verhindern, jemals zu sich selbst zu kommen und den Abgrund gewahr zu werden, an dessen blumichtem Rand er sorglos herumtanzte. Man kennt die Staatsverwaltung wollüstiger Prinzen aus ältern und neuern Beispielen zu gut, als dass wir nötig haben sollten, uns darüber auszubreiten. Was für eine Regierung ist von einem jungen Unbesonnenen zu erwarten, dessen Leben ein immerwährendes Bacchanal ist? Der mit jeder großen Pflicht seines Berufs unbekannt, die Kräfte, die er zu ihrer Erfüllung anstrengen sollte, bei nächtlichen Schmäusen und in den Armen üppiger Buhlerinnen verzettelt. Der, unbekümmert um das Beste des Staats, sogar seinen Privatvorteil so wenig einsieht, dass er das wahre Verdienst, welches ihm verdächtig ist, hasset und Belohnungen an diejenigen verwendet, die unter der Maske der eifrigsten Ergebenheit und gänzlicher Aufopferung seine gefährlichsten Feinde sind. Von einem Prinzen, bei dem die wichtigsten Stellen auf die Empfehlung einer Tänzerin oder der Sklaven, die ihn aus- und ankleiden, vergeben werden. Der sich einbildet, dass ein Hofschranze, der gut tanzt, ein Nachtessen wohl anzuordnen weiß und ein überwindendes Talent hat, sich bei den Weibern in Gunst zu setzen, unfehlbar auch das Talent eines Ministers oder eines Feldherrn haben werde. Oder dass man zu allem in der Welt tüchtig sei, sobald man die Gabe habe, ihm zu gefallen. Was ist von einer solchen Regierung zu erwarten, als Verachtung der Gesetze, Missbrauch der Formalitäten der Gerechtigkeit, Gewaltsamkeiten, übler Haushaltung, Erpressungen, Geringschätzung und Unterdrückung der Tugend, allgemeine Verdorbenheit der Sitten? Und was für eine Staatskunst wird da Platz haben, wo Leidenschaften, Launen, vorüberfahrende Anstöße von lächerlichem Ehrgeiz, wo die kindische Begierde von sich reden zu machen, die Konvenienz eines Günstlings oder die Intrigen einer Mätresse, die Triebfedern der Staatsangelegenheiten, der Verbindung und Trennung mit auswärtigen Mächten und des öffentlichen Betragens sind. wo ohne die wahren vorteile des staats oder seine kräfte zu kennen ohne plan ohne abwägung und verbindung der mittel doch wir geraten unvermerkt in den ton der deklamation welcher bei einem längst erschöpften und doch so alltäglichen stoffe nicht zu verzeihen wäre möchte niemand der dies liest aus der erfahrung seines eignen vaterlandes wissen wie einem volke mitgespielt wird welches das unglück hat der willkür eines Dionysius preis gegeben zu sein man wird sich nach allem was wir gesagt haben diesen fürsten als einen der schlimmsten tyrannen womit der himmel jemals eine mit geheimen verbrechen belastete nation gegeißelt habe vorstellen und so schildern ihn auch die geschichtschreiber allein ein aus lauter schlimmen eigenschaften zusammengesetzter mensch ist ein ungeheuer das nicht existieren kann. Eben dieser Dionysius würde Fähigkeit genug gehabt haben, ein guter Fürst zu werden, wenn er so glücklich gewesen wäre, zu seiner Bestimmung gebildet zu werden. Aber es fehlte so viel, dass er die Erziehung, die sich für einen Prinzen schickt, bekommen hätte, dass ihm nicht einmal diejenige zuteil ward, die man jedem jungen Menschen von mittelmäßigem Stande gibt. Sein Vater, der feigherzigste Tyrann, den vielleicht die Geschichte kennt, ließ ihn, von aller guten Gesellschaft abgesondert, unter niedrigen Sklaven aufwachsen, und der präsumtive Thronfolger hatte kein anderes Mittel, sich die Langeweile zu vertreiben, als dass er kleine Wagen, hölzerne Leuchter, Schemel und andere dergleichen Kunstwerke verfertigte. Man würde Unrecht haben, wenn man diese selbstgewählte Beschäftigung für einen Wink der Natur halten wollte. Es war vielmehr der Mangel an Gegenständen und Modellen, welche dem angeborenen Trieb aller Menschen, Witz und Hände zu beschäftigen, eine andere Richtung hätte geben können. Er würde ebenso gut Verse gemacht haben und vielleicht bessere als sein Vater, der unter andern Torheiten auch die Wut hatte, ein Poet sein zu wollen, wenn man ihm einen Homer in seine Zelle gegeben hätte. Wie manche Prinzen hat man gesehen, die mit der Anlage zu Augusten und Trajanen aus Schuld derjenigen, die über ihre Erziehung gesetzt waren oder durch die Unfähigkeit eines mit klösterlichen Vorurteilen angefüllten Mönchs, dem sie auf Diskretion überlassen wurden, in Neronen und Elogabalen ausgeartet sind. Eine genaue und ausführliche Entwicklung, wie dieses zugehe und wie es unter gewissen gegebenen Umständen nicht anders möglich sei, als dass durch eine so fehlerhafte Veranstaltung das beste Naturell in ein moralisches Missgeschöpf verzerrt werden müsse, wäre wie uns deucht ein sehr nützlicher stoff welchen wir der bearbeitung irgend eines mannes von genie empfehlen der bei philosophischen einsichten hinlängliche kenntnis der welt besäße unsre aufgeklärten und verfeinerten zeiten sind weder dieses noch jenes in so hohem grade daß ein solches werk überflüssig sein sollte und wenn die ausführung der würde des stoffes zusagte so zweifeln wir nicht daß es glücklich genug werden könnte von mancher provinz die lange folge von plagen abzuwenden welche ihr vielleicht durch die fehlerhafte erziehung ihrer noch ungebornen beherrscher im nächsten jahrhundert bevorstehen. Zehntes Buch Erstes Kapitel.